Kapitel 05. Die wahre Bedeutung von Baruch Goldstein durch Israel Schakak und Norton Metzet V.Inksi. Die Geschichte des Massakers von Baruch Goldstein in der Höhle der Patriarchen am 25. Februar 1994 ist bekannt. Goldstein trat in die muslimische Gebetshalle ein und schoss Anbeter hauptsächlich in den Rücken, tötete 29, einschließlich Kinder, und verletzte viele weitere. In diesem Kapitel werden wir dieses Massaker nicht beschreiben, vielmehr werden wir uns auf Goldsteins Karriere vor dem Massaker und auf die Reaktionen der israelischen Regierung und fundamentalistischen Juden auf die Reaktionen für kurze Zeit nach ihrer Auftreten konzentrieren. Dies sollte ein lebendiges Beispiel für den jüdischen Fundamentalismus liefern. Wir werden unsere Diskussion über einige Details bis zum Sommer 1998 verlängern. Ein wichtiger Hintergrund über Goldstein veranschaulicht den Einfluss des jüdischen Fundamentalismus in Israel. Lange vor dem Massaker verletzte Goldstein als Armeearzt die Disziplin der Armee, indem er sich weigerte, Araber zu behandeln, selbst diejenigen, die in der israelischen Armee dienen. Er wurde weder im aktiven oder in Reserve-Service wegen seiner Ablehnung wegen Intervention zu seinen Gunsten bestraft. Die politischen Kommentatoren diskutierten diese Geschichte in der hebräischen Presse, obwohl kein einziger israelischer Politiker darauf hinwies. Diese Geschichte verdient eine detaillierte Erforschung in unserer Analyse des jüdischen Fundamentalismus. In seinem Artikel vom 1. März 1994 schrieb Yediot Ahronot Artikel Aruch Gitzel, ein regulärer Daywar-Korrespondent, dass Goldstein kurz nach der Einwanderung nach Israel und als Akonskript, das einem Artilleriebataillon im Libanon als Arzt zugeordnet war, weigerte, Heiden zu behandeln. Laut Gitzel erklärte Goldstein, nachdem er sich geweigert hatte, einen verwundeten Araber zu behandeln, bin nicht bereit, Nichtjuden als legitim nur zwei religiöse Behörden zu behandeln, Maimana Diz und Kahane. Gitzel berichtete weiter, drei Drus-Soldaten, die in Goldsteins Bataillon dienten, näherten sich ihrem Kommandanten und baten um einen anderen Arzt, der in ihrem Bataillon stationiert sei, weil sie befürchteten, dass Goldstein sich weigern würde, sie zu behandeln, falls sie verwundet wurden. Aufgrund ihrer Anfrage wurde Goldstein einem anderen Bataillon zugewiesen. Er diente weiterhin als Militärarzt sowohl in der wehrpflichtigen Armee als auch in den Reserven. Nach einigen Jahren wurde er der regionalen Hebron-Brigade des Zentralen Kommandos übertragen, wo er danach seinen Reservestint diente. Unmittelbar nach Erhalt dieser Aufgabe erzählte er seinen Kommandanten, dass sein religiöser Glaube es ihm unmöglich machen würde, verwundete oder kranke Araber zu behandeln. Er bat darum, anderswo neu zugewiesen zu werden. Sein Antrag wurde erteilt und er wurde einer Reserveeinheit im Südlibanon übertragen. Amir Oran, der später der militärische Korrespondent von Haaretz wurde, stellte in seinem Artikel vom 4. März die vollständigste Geschichte von Goldsteins Beziehungen zur israelischen Armee und des gesamten israelischen politischen Establishments aus. Laut Oran erfuhr der damalige Verteidigungsminister Yitzhak Rabin und der damalige Generalstabschef Moshe Levy nach den Wahlen von 1984 und der anschließenden Gründung der National Unity Government von Goldsteins Weigerung, Nichtjuden im Libanon zu behandeln. Oran schrieb, als Goldsteins Weigerung, nichtjüdische Patienten zu behandeln, seinen Kommandanten deutlich wurde, wollten sowohl das Artilleriekorps als auch die Kommandeure des Medical Corps, die ihn natürlich zum Gerichtshof wollten, und damit er loswerden. Sie hielten es für selbstverständlich, dass dies leicht zu tun war, da Goldstein nur den Kurs der Armee für medizinische Offiziere abgeschlossen hatte. Goldstein hatte keine kampfbeauftragte Ausbildung, die normalerweise eine Voraussetzung für die Zulassung zum Kurs für medizinische Offiziere ist. Die beiden Korpskommandanten wussten auch, dass Goldstein als Anti-Arab-Extremisten an dem Kurs der Armee für Arztpersonen teilnahm. Laut anderen hebräischen Presseberichten forderten einige von Goldsteins Trainee-Kollegen, dass er aus dem Kurs abgewiesen wird. Ihre Forderung wurde abgelehnt. Oran verwandte, Goldstein, wurde dann bereits von stark platzierten Menschen in hochrangigen Ministerien geschützt. Diese Gönner forderten, dass Goldstein in Kiryat Arba und nicht in einem Kampfbataillon dienen darf. Die Situation entwickelte sich dann zu einem Streitknochen zwischen dem Kommandanten des Armeemedizinischen Korps und seinem Hauptrabbiner. Oran fuhr fort, am Ende wurde die Frage, was mit einem Offizier zu tun ist, der sich offen weigerte, Befehle zu befolgen, indem er sich auf Halecha berufen, nie gelöst worden, selbst wenn dieser Offizier offen geweigert wurde, sowohl israelische Soldaten als auch Kriegsgefangene medizinische Hilfe zu leisten. Können wir es vermeiden, über das Versäumnis der Armee an das Gericht in Goldstein fassungslos zu sein? Warum wurde er nicht von der gesamten Kette des Armeekommandos erteilt, um ihn zu erteilen? Zu dieser Befehlskette gehörte der Kommandant des Northern Command, Reservegeneral Ori Oda Ali Bar-MK und später 1994 der Vorsitzende des Knesset-Komitee vor Vorregistern und Verteidigungsangelegenheiten und General Amos Yeran, der jetzt Kommandeur der Personalabteilung ist. Warum weigerten Sie sich, sich zu entscheiden, ohne den Chefrabbiner zuerst zu konsultieren? Das bereits verlegene medizinische Korpskommandeure nun nach dem Massaker gibt zu, dass sie durch Werbung Angst hatten, die die religiösen Parteien und Religionssiedler-Labis möglicherweise mehr als je zuvor zu einem Chaos machen könnte. Die Angst vor der Öffentlichkeitsarbeit veranlasste die Armeekommandanten immer wieder, allen Arten von Goldsteins nachzugeben, anstatt ihre Ansichten und ihr Gerichtshof anzuprangern. Viele Quellen bestätigten Oran, dass diese Goldstein-Situation keinen einzigartigen Fall darstellte. Die von Oran erzählte Geschichte enthüllte die Verbreitung des Einflusses der religiösen Parteien auf die israelische Armee. Die Haltung der jüdischen Orthodoxie zu Nichtjuden, wie von Goldsteins göttischer Führer Rabbi Meir Kahane offen befürwortet, war eine wesentliche Position, die von den großen religiösen Parteien gehalten wurde. Als solches hat diese Haltung einen starken Einfluss auf die israelische Armee. Hätten Rabin und die von Oran erwähnten Armeekommandanten darüber hinaus keine Affinität zu Kahanes und Goldsteins Ansichten verspürt, hätten sie den religiösen Parteien nicht mit einer solchen Verlassenheit übergeben und so alle Berücksichtigung der militärischen Disziplin geopfert. Die israelische Politik, die an Palästinenser, andere Araber des Nahen Ostens, von Zionisten als Nichtjuden und Menschen anderer Nationen gerichtet sind, werden nur durch die Annahme erklärt, dass sie auf antigentile Gefühl beruhen. Das antizentile Gefühl ist unter den religiösen Juden am stärksten, existiert aber auch in diesem weltlichen Milieu. Dies ist der Grund, warum die Unterstützung von Goldstein in den Jahren 1984 und 1985 eine Fortsetzung der Ausreden vieler israelischer Führer für die Schlachtung hatte. Diese Ausreden wurden dünn von hauptsächlich scheinheiligen Schockausdrücken getarnt. Goldsteins Weigerung, Nichtjuden eine ordnungsgemäße medizinische Behandlung zu erteilen, setzte sich fort, nachdem er nach Kiryat Arba versetzt worden war. In seinem Artikel 27.1994 in Yediot Ahronot schrieb Nehem Barnea, der hochrangige israelische Armeeoffizier in der Gegend von Hebron erzählte mir von seinen beiden Begegnungen mit Baruch Goldstein. Das zweite Mal, als er ihn sah, war er in Begleitung von Cage Guns, die Präsident Ezer Weismann während seines Besuchs in Kiryat Arba missbrauchten. Das erste Mal, als er Goldstein begegnete, war ein israelischer Soldat einen lokalen Araber in seinen Beinen. Der Araber wurde zur Behandlung in eine Armeeklinik gebracht, aber Goldstein weigerte sich, ihn zu behandeln. Ein anderer Armeearzt musste gerufen werden, um Goldstein zu ersetzen. Der Offizier erklärte nicht, warum Goldstein danach nicht im Rang her abgestuft wurde, sondern seine Pflichten in den Reserven weiter erfüllen dürfte. Im Übrigen stellte sein Fehlverhalten auch einen Verstoß gegen den Eid dar, den er wegen Arztes geworden hatte, aber dafür kann die israelische Armee nicht verantwortlich gemacht werden. Barnea machte deutlich, dass das gesamte israelische Establishment, nicht nur die Armee, für die Nachsicht verantwortlich war, die Goldstein für seine Missetaten gewährt wurde. Die Nachsicht dauerte bis zum Massaker. Erst nach dem Massaker wechselte die offizielle Linie zum Schock, gepaart mit Behauptungen, dass Goldstein allein gehandelt hatte. In den ersten 3 Stunden nach dem Schlachten bestanden Rabin und sein Gefolge entweder darauf, dass Goldstein ein Psychopath war oder dass er ein engagierter Arzt war, der zufällig eine momentane Störung litt. Barnea berichtete, innerhalb weniger Stunden wurde ein ganzes Gebäude der Rationalisierung gebaut, wonach Goldstein angeblich unter unerträglichem geistigem Druck stand, weil er so viele verwundete und tote Personen, einschließlich Araber, besuchen musste. Die Männer, die diese Lüge ausbreiteten, wussten, dass Goldstein sich geweigert hatte, Araber zu behandeln. Die Barnea fuhr fort, so wurden die Araber für das schuldig gemacht, was er nicht vermeiden konnte. Die Implikation war, dass die Araber ihn eher angriffen als umgekehrt und er wirklich zum Nutzen der Araber handelte, indem er sie schließlich erkennen ließ, dass jüdisches Blut nicht mit eingehaltiger Einheitlichkeit verschoben werden konnte. Diese dreiste Lüge wurde so lange wie möglich gehalten, bevor sie ohne Entschuldigung aufgegeben wurde. Die Verbreitung einer solchen Lüge zeigt den Einfluss des jüdischen Fundamentalismus auf die säkularen Teile der israelischen Establishment. Goldstein repräsentierte den jüdischen Fundamentalismus im Extremwert. Einige der Gash-Emunim-Führer zum Zeitpunkt des Massakers waren nur etwas weniger extrem. Barnea verglich Goldsteins Haltung gegenüber Nichtjuden mit der von Rabbi Levinger, dem Gash-Emunim-Führer, den er am Tag des Massakers interviewte. Levinger war gut gelaunt, nachdem er sich darüber gestritten hatte, wie religiöse Siedler auf das Massaker reagieren sollten, hatte er kurz zuvor die dreistündige Debatte in einer Sitzung der Gemeinde Kiryat Arba gewonnen. Der Sekretär des Bezirks Judäa, Samara und Gaza, Uri Ariel, der 1998 Direktor des Amtes des Premierministers wurde, schlug vor, das Massaker zu verurteilen. Levinger steckte seine Autorität hinter dem Vorschlag, dass die israelische Regierung stattdessen für die Station von Goldstein unter unerträglichem geistigem Druck zum Handeln zu tun verurteilt werden sollte. In der Diskussion wurden die Begriffe Mord, Massaker oder Tötung vermieden, stattdessen waren die verwendeten Begriffe Tat, Ereignis oder Vorkommen. Der Grund dafür ist, dass nach Angaben der Halacha der Mord eines Juden eines Nichtjuden unter keinen Umständen als Mord angesehen wird. Es kann aus anderen Gründen verboten werden, insbesondere wenn es für Juden Gefahr verursacht. In vielen Fällen entsprechen die wirklichen Gefühle für einen Juden, dass Nichtjuden ermordet, die in Israel ungestraft ausgedrückt werden, dem Gesetz. Levinger sagte Barnea, dass die Entschließung ausdrückt, die Trauer über tote Araber zu verabschieden, obwohl sie die Verantwortung der Regierung betont. Auf die Frage von Barnea, ob er sich leid tat, antwortete Levinger, tut mir nicht nur wegen toter Araber, sondern auch wegen toter Fliegen leid. Goldstein hatte sich im Prinzip vor dem Massaker viele Jahre lang geweigert, Nichtjuden zu behandeln. Er arbeitete als kommunaler Doktor von Kiryat Arba und behandelte Araber nur, wenn er dies nicht vermeiden konnte. Barnea zitierte einen von Goldsteins Kollegen aus der Kiryat Arba-Klinik, der sich daran erinnerte, dass wenn Goldstein an einem Verkehrsunfallspot ankam und anerkannte, dass einige der verletzten Araber waren, aber nur bis ein anderer Arzt ankam. Dann hörte er auf, sie zu behandeln. Die Halacha verpflichtet genau das Verhalten von Goldsteins, die sich weigert, Nichtjuden zu besuchen. Die Halacha diktiert, dass ein frommer jüdischer Arzt keine Heiden behandeln kann, wenn seine Weigerung den Behörden gemeldet und ihn oder andere Juden unangenehm bereiten könnte. Es gibt Grund zu der Annahme, dass Ärzte, die Araber so fromm wie Goldstein waren, sich wie Goldstein verhalten wurden. In seinem zuvor zitierten Yediot Ahronot-Artikel fügte Aruch Kitzel hinzu, dass die israelische Armee feststellte, dass Goldsteins Verhalten keine disziplinarischen Maßnahmen erfordert. Ein Mariv-Korrespondent schrieb in seinem Artikel vom 8. März 1994, dass Goldsteins Militärdienstaufzeichnung ausreichend ausgezeichnet wurde, um ihm eine zeremonielle Beförderung aus dem Rang eines Kapitäns zum Major zu erhalten. Der Präsident Israels hätte diese Beförderung am 14. April 1994, Israels Unabhängigkeitstag, offiziell verliehen. Nur Goldsteins Tod, der zum Zeitpunkt des Massakers stattfand, verhinderte, was eine aufschlussreiche Beförderung gewesen wäre. Ein noch größeres Beispiel des Einflusses des jüdischen Fundamentalismus auf den weltlichen Teil des israelischen Establishments kann in der offiziellen Vereinbarung von Goldsteins aufwendiger Beerdigung festgestellt werden, dass der absichtliche Charakter des Massakers nicht geleugnet werden konnte. Die Einrichtung war von der Tatsache betroffen, die in der hebräischen Presse weit verbreitet ist, in der Auslandspresse jedoch nur wenig Platz in der Auslandspresse, dass innerhalb von zwei Tagen nach dem Massaker die Mauern religiöser Stadtteile von Westjerusalem und in geringerem Maße vieler anderer religiöser Stadtteile von Plakaten bedeckt waren, die Goldsteins Tags und die Töten von mehr Araber beklagen, um mehr Arabien zu töten. Kinder religiöser Siedler, die nach Jerusalem kamen, um monatelang sportierte Knöpfe zu demonstrieren, nachdem das Massaker eingeschrieben war, Dr. Goldstein heilte Israels Krankheiten. Zahlreiche Konzerte jüdischer religiöser Musik und andere Ereignisse entwickelten sich oft zu Treibels von Goldstein. Die hebräische Presse berichtete über diese Vorfälle des öffentlichen Treibels ausführlich. Kein großer Politiker protestierte gegen solche Feierlichkeiten. Präsident Weizmann drückte extravagant als andere seine Trauer um das Massaker. Weizmann, wie von Uzi Benziman in seinem Artikel vom 4. März 1994 berichtet, war auch in langwierigen und liebenswürdigen Verhandlungen mit Goldsteins Familie und Cage-Kameraden über eine angemessen ehrenvolle Beerdigung für den Mörder verwickelt. Kiryat Arba-Siedler, von denen sich viele bereits für den Massenmord in Radio- und Fernsehinterviews erklären und Goldstein als Märtyrer und heiliger Mann gelobt hatten, forderten, dass General Yatöm, der Kommandeur, der für die Gegend von Hebron verantwortlich ist, die Beerdigung, obwohl sie durch die Stadt von Hebron verantwortlich sind, obwohl die Araber, die von den Arabs zu sehen sind, auf der Stadt vorhanden sind, um zu sehen, um sich von den Arabs zu befassen. Yatöm lehnte nicht direkt gegen die Nachfrage ein, sondern widersetzte sich ihr als etwas, das eine Störung verursachen konnte. Zvi Katzover, der Bürgermeister von Kiryat Arba und einer der extremsten Führer der religiösen Siedler, rief Weizmann an und drohte, dass die Siedler ein Pogrom Araber machen würden, wenn ihre Forderungen nicht erfüllt würden. Weizmann antwortete, indem er den Stabschef anrief und fragte, warum die Armee die Forderung der Siedler aussprach. Laut Benziman antwortete Barak-Chef der Stabschef, die Armee hatte Angst, dass Araber Goldsteins Grab entweiht und seine Leiche wegtragen würden. In weiteren Verhandlungen mit Barak, Yatöm, Rabin, Cage-Führern und Kiryat Arba-Siedlern übernahm Weizmann die konsequente Position, wie Benziman angegeben wurde, dass die Armee die Wünsche und Sensibilität der Siedler und der Familie Goldstein respektieren sollte. Letztendlich bestand die ausgehandelte Entscheidung darin, dass in Jerusalem eine massiv besuchte Bestattungskortege stattfinden würde und dass die Polizei einige der verkehrsreichsten Straßen in Goldsteins Ehren zum Verkehr schließen würde. Danach würde der Mörder in Kiryat Arba entlang der Fortsetzung der Kahane Avenue begraben. Laut Benziman lehnten die Führer von Cage zunächst diesen Kompromiss ab. General Yatöm musste sich an die Cage-Führer persönlich wenden und sie bösartig um ihre Vereinbarung bitten, die er schließlich sicherte. Yatöm musste auch die Zustimmung des berüchtigten Kiryat Arba-Rabbi, Davlaö, einholen. Wie im 4. März 1994 berichtet, erklärte die Ausgabe von Jerusalem Laö, da Goldstein das getan hat, was er in Gottes eigenem Namen getan hat, soll er als rechtschaffener Mann angesehen werden. Benziman erklärte das Verhalten von Weizmann und seinem Gefolge, nach der Tatsache rechtfertigen die Beamten des Präsidenten Wills diese Ereignisse durch die Notwendigkeit, die Stimmung der Siedler zu veranlassen. Nach der Beerdigung bot die Armee einen Ehrengarde für Goldsteins Grab. Das Grab wurde nicht nur für die religiösen Siedler, sondern auch für Delegationen frommer Juden aus allen israelischen Städten ein Pilgerstätte. Die Details von Goldsteins Beerdigung, wie durch das Büro von Präsident Weizmann arrangiert. Die folgenden Fakten stammen hauptsächlich aus dem Sängerbericht Elena Baum und TZVI, die am 28. Februar 1994 in Yediot Ahronot veröffentlicht wurden. Die erste Folge der Beerdigung fand in Jerusalem statt. Zu den geschätzten 1000 Trauernden gehörten nur wenige Siedler aus Kiryat Arba. Baum und Sänger bemerkten, ohne Goldstein persönlich getroffen zu haben, waren andere Trauernde, von denen die meisten Jerusalemiten waren, begeisterte Bewunderer seiner Tat. Viele weitere waren Yeshiven-Studenten. Eine große Gruppe vertrat die Schapat Hasidice-Bewegung, eine andere Gruppe bestand aus Antizionist Satmara Graf Hasidis. Andere Hasidis-CHE-Bewegungen waren ebenfalls gut dargestellt. In der englischsprachigen Presse nicht erwähnt, war Goldstein, ein Anhänger von Kahane, auch ein Anhänger des Lubavitcher-Rabbiners. Baum und Sänger fuhr fort, die Leute, die auf die Ankunft der Leiche warteten, war zu hören, wie sie sich wiederholten, was für ein Held. Eine rechtswidrige Person. Er tat es in Behalf von uns. Wie bei solchen Begegnungen zwischen religiösen Juden üblich, wurden alle Teilnehmer auf eine einzige kollektive Persönlichkeit eingestellt, die durch ihren brennenden Hass gegen die israelischen Medien, die böse israelische Regierung und vor allem von jedem, der es wagte, gegen den Mord zu sprechen, vereint. Vor Beginn der Prozession lobte bekannte Rabbiner Goldstein und lobten den Mord. Zum Beispiel sagte Rabbi Israel Ariel: Der heilige Märtyrer Baruch Goldstein ist von nun an auf unserem Fürsprecher im Himmel. Goldstein fungierte nicht als Individuum, er hörte den Schrei des Landes Israel, der Tag für Tag von den Muslimen gestohlen wird, um diesen Schrei des Landes zu entlasten. Gegen Ende seiner Laudatio fügte Rabbi Ariel hinzu: Die Juden werden das Land nicht durch ein Friedensabkommen erben, sondern nur durch Blutvergießen. Ben Shoshan Yeshua, ein jüdisches Underground-Mitglied, das zu lebenslanger Haft wegen Mordes verurteilt und nach einigen Jahren unter luxuriösen Hotelbedingungen verbracht wurde, lobte Goldstein und lobte seine Aktion als Beispiel für andere Juden, um zu folgen. Grenzwächter, Polizei und die Geheimpolizei schützten die Bestattungskorchege. Baum und Sänger verwandt, eine ganze Einheit von Grenzbeamten kommt vor der Kurge vor, sie folgten von Mitgliedern der jungen Kahane-Gruppe aus Jerusalem, die ständig schrie: Tod an die Araber. Während sie offensichtlich einen Araber finden wollten, um zu töten, konnten sie keinen erkennen. Plötzlich bemerkte ein Grenzwächter, dass sich ein Araber, der sich dem Kurge hinter einem niedrigen Zaun näherte, näherte. Der Grenzwächter sprang sofort über den Zaun, stoppte den Arabischen und führte ihn bei Gewalt in Sicherheit, bevor jemand es bemerkt hatte. Die Grenzwache rettete ihn so den Araber vor einem bestimmten Lynchen. Hinter den jungen Mitgliedern der Kahane-Gruppe stand ein Sarg, der von Führungskräften der Kahane-Splittergruppen umgeben war, von denen einige von der Polizei gesucht wurden. Die Polizei und die Geheimpolizei behaupteten später, dass sie diese gesuchten Führer nicht erkannten. Die Pressekorrespondenten erkannten sie leicht. Baum schrieb: Tiran Pollack, ein von der Polizei gesuchter Gruppenleiter von Kahane, gewährte mir ein Interview in der Nähe des Sarges. Goldstein war nicht nur rechtschaffen und heilig, sagte er mir, sondern auch ein Märtyrer. Da er ein Märtyrer ist, wird seine Leiche ohne Waschen begraben, nicht in einem Leichentuch, sondern in seiner Kleidung. Der ehrenwerte Dr. Goldstein hat sich immer geweigert, Arabern medizinisch zu helfen. Diese Zeit kontaktierte Meir Kahane, um ihn zu bitten, Baruch Goldstein von gesegnetem Gedächtnis zu überzeugen, die Araber zu behandeln. Plötzlich begann die Menge zu schreien. Tod für die Journalisten. Sah sich um und erkannte, das war der einzige Journalist in der Menge der Trauernden. Klammerte sich an Tiran Pollack und bat ihn, bitte zu beschützen. Hatte zu Tode Angst, dass die Menge mich als Journalist anerkennen könnte. Militärwächter transportierten Goldsteins Sarg durch palästinensische Dörfer nach Kiryat Arba. In der Halle der Hester Yeshiva Near Military Institution wurde eine zweite Runde der Lobrede von einer bunten religiösen Siedlern, einschließlich des oben genannten Rabbiner Dav Laiö, geliefert. Laiö sagte: Goldstein war voller Liebe zu Mitmenschen. Er widmete sich, anderen zu helfen. Die Begriffe Menschen und andere in der Halecha beziehen sich ausschließlich auf Juden. Laiö fuhr fort: Goldstein konnte die Demütigungen und Scham heutzutage nicht weiter tragen, deshalb handelte er aus keinem anderen Grund Maßnahmen, als den heiligen Namen Gottes zu heiligen. Tölhihk berichtete einige Tage nach der Beerdigung in Jerusalem am 4. März 1994 über eine andere Laiö-Laulogie von Goldstein. Er erinnerte sich, dass Laiö vor einigen Jahren in der Presse für die Empfehlung von medizinischen Experimenten an den lebenden Leichen arabischer Terroristen ausgerüstet worden war. Der Aufschrei gegen diese Empfehlung beeinflusste den Generalstaatsanwalt, um die ansonsten garantierte Wahl von Laiö zum obersten rabbinischen Rat Israels zu verhindern. Der Generalstaatsanwalt beeinträchtigte jedoch nicht die aktuellen rabbinischen Aufgaben von Laiö. Die Presse berichtete über andere Lobreden, die nicht nur in religiösen Siedlungen, sondern auch in religiösen Stadtteilen vieler israelischer Städte in den Tagen unmittelbar nach dem Schlachten geliefert wurden. Die hebräische Presseberichte dieser Lobreden legt nahe, dass die virulenteste Lob von Goldstein und die Forderung nach weiteren Massakern von Arabern in den homogeneren Religionsgemeinschaften auftraten. Die Zustimmung von Goldstein und seinem Massenmord erstreckte sich weit über die Umfang der religiösen jüdischen Gemeinde hinaus. Säkulare israelische Juden, insbesondere viele der Jugendlichen, lobten Goldstein und seine Tat. Diese israelischen Jugendlichen waren über das Massaker noch zufriedener als die Erwachsenen waren gut. Die Besorgnis hier wird jedoch bei der erwachsenen Bevölkerung sein, was in vielerlei Hinsicht am bedeutendsten ist. Laut Yuval Katz, der einen Artikel schrieb, der in der Ausgabe von Jerusalem vom 4. März 1994 veröffentlicht wurde, ist es nicht wahr, dass mit Ausnahme einiger Psychopathen die gesamte Nation und ihre Politiker eingeschlossen wurden, und zwar entschieden, dass Dr. Goldstein, zum Glück für uns, alle großen Fernsehsender in der Welt, die wöchentlich immer noch von diesem Ungewicht wurden. Katz erzählte, wie ein beliebter Fernseh-Entertainer, Refi Reshef, der nicht so eng kontrolliert wurde wie die Moderatoren in sedierten Panels, diese Woche die Ergebnisse einiger zuverlässiger Umfragen ankündigen. Katz fuhr fort. Es ist wichtig, dass laut einer Umfrage etwa 50% der Einwohner von Kiryat Arba das Massaker zustimmen. Wichtiger ist eine weitere Umfrage, in der gezeigt wird, dass etwa 50% der israelischen Juden nach dem Massaker gegenüber den Siedlern eher sympathisch sind als vor dem Massaker. Die wichtigste Umfrage ergab, dass mindestens 50% der israelischen Juden das Massaker genehmigen würden, vorausgesetzt, es wurde nicht als Massaker bezeichnet, sondern als Patriarchin des Höhlenbetriebs, ein nizesaundierender Begriff, der bereits von religiösen Siedlern verwendet wurde. Katz berichtete, dass die von Reshef befragten Politiker und Akademiker die Bedeutung dieser Ergebnisse nicht erfassen konnten. Sie zeigten sie einem zufälligen Ereignis und weigerten sich, sie zu kommentieren. Er neigte dazu, sie zu entschuldigen, ich nehme an, dass diese geschäftigen öffentlichen Persönlichkeiten zusammen mit allen anderen, die diese Woche im Namen der gesamten Nation sprechen, in den letzten Tagen einfach keine Zeit hatten, durch die Straßen zu gehen. Mit Ausnahme der reichsten Viertel waren die Menschen jedoch fröhlich zu sehen, wenn sie über das Massaker sprechen. Der beliebte Kommentar der Aktie lautete, sicher, Goldstein ist schuld zu werden. Er hätte mit Leichtigkeit entkommen und in 4 anderen Moscheen das Gleiche getan haben, aber er tat es nicht. Der Eindruck vieler anderer Israelis entsprach den Reshef-Befunden. Die Menschen waren ziemlich gleichmäßig in 2 Kategorien eingeteilt, in einer Kategorie waren die Menschen lautstark, um das Schlachten zu jubeln, in der anderen Kategorie schwieg die Menschen meistens still und verurteilte das Massaker nur, wenn sie dazu ermutigt wurden. Katz fuhr fort. Daher war dies der richtige Zeitpunkt, um schließlich die offensichtliche Schlussfolgerung zu ziehen, dass wir, die Juden, nicht sensibler oder barmherzig sind als die Heiden. Viele Juden wurden durch das gleiche rassistische Computerprogramm programmiert, das die Mehrheit der Weltnationen prägt. Wir müssen anerkennen, dass unser angeblicher Fortschritt in fortschrittlichen Überzeugungen und Demokratie die archaischen Formen des jüdischen Tribalismus nicht beeinträchtigt hat. Diejenigen, die sich immer noch dumm machen, dass Juden anders sein könnten als Menschen anderer Nationen, sollten es jetzt besser wissen. Der Spray von Kugeln aus Goldsteins Waffe war für sie eine Gelegenheit, etwas zu lernen. Die weisen Kommentare von Katz waren in Israel nur durch eine Minderheit beachtet. Es kann sein, dass mehr israelische Juden aufmerksam gemacht hätten und die Worte von Katz beachtete, dass der Mord an Yitzhak Rabin abgewendet worden wäre. Nach Ansicht der Autoren dieses Buches liegt der wichtige Unterschied zwischen dem wahren Schock, der durch Rabins Mord verursacht wird, und dem mangelnden Schock, der durch Goldsteins Massaker verursacht wird, in der Tatsache, dass Goldsteins Opfer nicht Juden waren. Obwohl weniger direkt als Katz, haben sich viele andere Kommentatoren in der hebräischen israelischen Presse auf diesen Teil der israelischen jüdischen Publikum konzentriert, die über die Freude über das Massaker unschuldiger Menschen schockiert waren und von den von vielen Politikern und öffentlichen Persönlichkeiten angebotenen Apologia gestört wurden. Einige der Menschen, die schockiert waren, beschrieben die Unterstützer von und Apologeten für Goldstein als Nazis oder Nazi-ähnlich. Dieselben Menschen, die eher mittelschwere Falken als zionistische Tauben als mäßig als negativ auf die Verwendung einiger israelischer jüdischer Kritiker einer solchen Terminologie reagierten, um einen Teil der israelischen jüdischen Bevölkerung zu beschreiben. Diese gemäßigten Falken hatten gewohnheitsmäßig viele arabische Organisationen wie die Abu Nidal Group und die beliebte Front für die Befreiung Palästinas, Nazi oder Nazi-ähnlich bezeichnet. Sie haben ihre Ansichten über diese arabischen Organisationen nicht abgelehnt. Sie kamen lediglich zu dem Schluss, dass einige jüdische Personen und Organisationen auch verdienen, mit einigen Arabern so gleichbedeutend zu sein. Der prestigeträchtige Journalist Teddy Preuß reflektierte all dies in seinem Daywar-Artikel vom 4. März 1994 in einer sehr schwerwiegenden, aber im Wesentlichen repräsentativen Weise. Im Vergleich zu den riesigen Massenmördern von Auschwitz war Goldstein sicherlich ein kleiner Mörder. Seine aufgezeichneten Aussagen und die seiner Kameraden beweisen jedoch, dass sie in einem günstigen Zeitpunkt vollkommen bereit waren, mindestens 2 Millionen Palästinenser auszurotten. Dies macht Dr. Goldstein vergleichbar mit Dr. Mengele, gleiches gilt für jeden, der sagt, dass er oder sie mehr von solchen Purim-Feiertagsfeiern begrüßen würde. Das Massaker ereignete sich in diesem Feiertag. Lassen Sie uns Goldstein nicht abwerten, indem wir ihn mit einem Inquisitor oder einem muslimischen Dschihad-Kämpfer vergleichen. Immer wenn ein Ungläubiger bereit war, entweder zum Christentum oder zum Islam umzuwandeln, würde ein Inquisitor oder einen muslimischen Dschihad-Kämpfer in der Regel sein Leben ersparen. Goldstein und seine Bewunderer sind nicht daran interessiert, Araber in das Judentum umzuwandeln. Wie ihre Aussagen reichlich aussagen, sehen sie die Araber als nichts anderes als Krankheitsbewegungsratten, Läuse oder andere abscheuliche Kreaturen an. Genauso glaubten die Nazis, dass die arische Rasse allein lobenswerte Eigenschaften hatte, die vererbbar waren, aber durch bloßen Kontakt mit schmutzigen und krankhaften Juden verschmutzt werden konnte. Kahane, der nichts aus den Nürnberger Gesetzen lernte, hatte genau die gleichen Vorstellungen über die Araber. Wirklich, Kahane hatte die gleichen Vorstellungen über Nichtjuden. Obwohl andere israelische Kommentatoren weniger vernichtend als Preuß, schlugen die gleiche Überlegung vor. Im Gegensatz zu der oben genannten Kritik waren die noch zahlreicheren Kommentare zu dem Schaden, den das Massaker von Goldstein israelisch-israelische Juden verursachte. Die Klage am 28. Februar 1994 war beispielsweise die Haaretz-Wirtschaftsergänzung zum Thema Wirtschaftsergänzung. Das Massaker von Goldstein hat den Tel Aviv-Aktienmarkt zu Belastungen verursacht. Andere Papiere äußerten ähnliche Gefühle. Noch wichtiger ist, dass Shimon Peres und andere hochrangige Gefälligkeitspolitiker in ihrer Kritik an dem Massaker eine typische politische Entschuldigung vorlegten, die sie in einem Treffen des Knesset-Komitees für ausländische und Verteidigungsangelegenheiten abhielten. Spezifische Details dieses Treffens sind unten enthalten, um die wirklichen Meinungen der meisten israelischen Politiker und ihre allgemeine Missachtung eines großen Massakers von Nichtjuden zu veranschaulichen, außer da es die Interessen Israels und seiner Verbündeten beeinflusst stehe. In einem Artikel über den 8. März 1994 berichtete Haaretz Artikel über die Diskussion bei diesem Treffen. Peres verschwendete keine Zeit, um einen herzlichen Schock über die ermordeten Palästinenser auszudrücken, sprach aber stattdessen über den Schaden Israels, der durch die Bilder von Leichen, die die ganze Welt beobachten konnte, verursacht wurden. Peres verurteilte die bewaffneten religiösen Siedler nicht für ihre öffentliche Freude und Schießerei. Er bedauerte den Schaden, den Israel und sich selbst durch die Bilder von ihnen verursachte. Wie in Haaretz zitiert, fügte Peres hinzu, die Ereignisse in Hebron beeinflussten auch die Interessen von Präsident Mubarak und König Hussein und noch mehr von der PLO und ihrer Führung. Peres fuhr dann fort. Wir haben jüdische Kibbuzim seit 80 Jahren in der Mitte arabischer Gebiete, und kann sich an keine einzige Instanz eines solchen Schlachtends oder eines solchen Schießends in arabischen Bussen und nicht an arabische Bürgermeister erinnern. Zu diesem Zeitpunkt in der Diskussion interpolierten Senior Likud-Politiker Peres. Wie in Haaretz berichtet, die erste, die Peres, Rede unterbrach, war Sharon. Kibbuzim ist mir nicht weniger als Ihnen lieb, aber es gab viele Fälle, in denen jemand von einem Kibbuz-Araber ermordet würde. Peres antwortete, die beiden Fälle sind nicht vergleichbar, da der Mörder im diskutierten Fall von einer ganzen Gruppe von Anhängern unterstützt wurde. Benny Beginnt antwortete, warum redest du immer allgemein? Peres antwortete, bin nicht. Behaupten Sie nur, dass wir die PLO als Partner benötigen, um den Friedensprozess zu verfolgen, und jetzt ist diese Partnerschaft in der Straße und wir müssen der PLO helfen. Sharon antwortete, Sie meinen, wir sollten diesem Mörder Arafat helfen. Peres, der wütend den Tisch schlug, antwortete, und was ist mit Ägyptern, mit denen Sie, Likud, Frieden gemacht haben? Hat die Ägypter Juden nicht ermordet? Wirklich? Was ist der Unterschied zwischen Krieg und Terrorismus? Merkt es einen Unterschied, wie 16.000 unserer Soldaten getötet wurden? Netanyahu sprach, es gibt keinen Staat, der einen Vertrag mit einer Organisation geschlossen hat, die immer noch der Zerstörung verpflichtet ist. Die PLO hat den Palästinensischen Bund nicht aufgehoben. Sie leben über das Verbrechen, das in Hebron begangen wurde, nicht um die Menschen zu beruhigen, um dort zu leben, um ihren Plan zu fördern, um einen palästinensischen Staat zu etablieren. Peres geantwortet, es sind sie und ihre Pläne, die zur Bildung eines palästinensischen Staates führen, weil sie es sind, der Likud, der die PLO in Madrid erstellt hat. Sie sind sie, die sie in erster Linie entgegengebracht haben, entgegen all unseren zuvor verfolgten Zielen. Netanyahu erklärte, Autonomie ist nicht dasselbe wie Staat. Peres Fortsetzung, aber es ist Sharon, der zuerst sagt, dass Autonomie zu einem palästinensischen Staat führen soll, bin nicht weniger standhaft als sie sind. Deshalb haben die restriktivste Auslegung der Autonomie in Oslo, in Bezug auf seine Territorien, die Befugnisse und die Behörden, die Grundlage für die internationalen Beobachtung und die Einverständniserklärung und die Einverständniserklärung und die Einverständniserklärung und die Einverständniserklärung und die Einverständniserklärung und die Einverständniserklärung und die Einverständniserklärung und die Einverständniserschaft und die Einverständniserschaft und die Einverständniserschaft. Der Palästinensische Bund haben sie öffentlich verzichtet, aber es fällt es schwierig, ihre repräsentativen Stellen zu erfassen, um diese Verzicht zu ratifizieren. Beginnen Sie beantwortet, lassen Sie mich Sie daran erinnern, dass die PLO nicht öffentlich verpflichtet ist, den Palästinensischen Bund aufzuheben. Peres antwortete, ich habe mich nicht für Sie und oder Ihre legalistische Auswippe. Arafat sagte, er habe auf den Palästinensischen Bund verzichtet und für mich ist Arafat die PLO. Die obige Passage zeigt unter anderem, dass Kenntnisse der israelischen Politik und allgemeiner jüdischer Angelegenheiten am besten erreicht werden können, indem die ursprünglichen Quellen dessen verwendet werden, was Juden untereinander sagen. Der fortgesetzte Prozess von Goldsteins Erhebung in den Rang eines Heiligen durch Gruppen israelischer Juden und seine Anbetung als solche begannen kurz nach dem Massaker. In seinem Artikel am 28. Februar 1994 erzählte Shmuel Rasner eine Predigt, die am Sabbat nach dem Massaker von Rabbi Goren, dem ehemaligen militärischen Rabbiner und dem Chefrabbiner Israels, zur Verfügung gestellt wurde. Rasner schrieb, Gorans Schlussfolgerung war, dass das nächste Mal eine Genehmigung für ein Massaker benötigt wird. Die Genehmigung sollte von der Gemeinschaft stammen. Nicht von Rasner beobachtete, dass das Publikum mochte Gorans Predigt hätte aber bevorzugt, wie zahlreiche andere israelische illegale Regierung. Juden, die die Armee und nicht Goldstein das Massaker begangen hatten. In den Tagen und Wochen nach dem Massaker verbreiteten sich die Wertschätzung von Goldstein und seiner Tat in der israelischen Religionsgemeinschaft und unter seinen Anhängern in den Vereinigten Staaten. Die anfänglichen Ausdrücke dieser Wertschätzung sind möglicherweise am bedeutendsten, da sie spontan waren und weil sie den Einfluss, selbst außerhalb der messianischen Gemeinschaft, einer Ideologie veranschaulichen, die wahllose Tötung von Heiden durch Juden genehmigte. Avira Margolan beschrieb in ihrem Artikel vom 28. Februar 1994 Haaretz, wie Nachrichten über Goldstein am Tag des Massakers in der überwiegend Haredi-Sitte von BNEI Break und wie am nächsten Tag eine religiöse jüdische Menge mit Lob von Goldstein während eines Massenunterhaltungseignisses reagierte. Das Massaker ereignete sich bei Purim, dem Festival, bei dem religiöse Juden fröhlich sind und manchmal alkoholische Getränke bis zum Punkt der Trunkenheit trinken. Die Straßen der BNEI Break wurden an diesem Tag von freudigen Berühmtheiten in die Fähigkeit erfüllt, eine besondere Sicherheitsgruppe, die aus religiösen Veteranen der Eliteeinheiten der israelischen Armee bestand, wurde vom Bürgermeister zur Durchsetzung von Ordnung und Bescheidenheit eingestellt. Golan beschrieb die Reaktion in den Straßen auf die verbreiteten Nachrichten des Massakers. Ein engagierter Wachmann mit einer riesigen Waffe im Gürtel, einem schwarzen Schädelbaum auf dem Kopf und besonderen Insignien des BNEI Break Sicherheitsteams auf der Brust starrte einen Spendestand an. Dann bemerkte er seinen Kumpel auf der anderen Straßenseite. Ein Purim-Miracle, sage ich dir, Purim-Miracle, rief er nach seiner Stimme. Dieser heilige Mann hat etwas Großes getan. 52 Araber bei einem Schlag. Die Spendeaktion, ein schlanker Yeshiva-Student, war jedoch skeptisch. Das ist einfach unmöglich, sagte er. Das müssen nur Geschichten sein. Aber die Leute, die herumstanden, bestätigten die Nachrichten. Es war im Radio, sagten sie. Wo? In der Höhle der Patriarchen in Hebron. Der Yeshiva-Student wurde blass. Es macht mir nichts aus, die Araber, aber wir werden den Preis zahlen, sagte er. Worüber redest du? Der Wachmann rief, es ist ein Purim-Wunder. Gott hat geholfen. Die Menschen um den Stand bildeten zwei Gruppen, einerseits diejenigen, die sagten, dass Gott selbst eine wohlverdiente Bestrafung der Araber ordnete, auf der anderen Seite schwieg diejenigen, die durchgehend schweigen. Die Spendeaktion schrieb weiter Quittungen und schüttelte den Kopf. Oh, sagte er, ist wirklich nichts passiert. Die Frau des BNEI Break Funktionaris sagte, dass Dutzende von Besuchern, die an diesem Morgen, wie es bei Purim üblich ist, ihr Haus besuchten, schockiert waren. Durch den Mord? Fragte jemand. Um dir die Wahrheit zu sagen, nicht genau durch den Mord. Darüber, was jetzt mit den Juden passieren könnte. Als Golan zum Abend des nächsten Tages sprang, fuhr er fort, Massen religiöser Juden wurden voraussichtlich in das Yad Eliyahu-Stadion, der größte in Israel, kommen, um von dem berühmten Religions-Jazz-Sänger Mordechai Ben David zu unterhalten. Für Monate vor dem Massaker waren an diesem Abend eine Demonstration geplant. Alle Fraktionen der Religionsgemeinschaft waren in der Menge vertreten. Golan fuhr erneut fort. Der erste Teil des Abends verging leise und sogar eher dully. Erst nach der Pause, ein paar Minuten vor dem Stern des Abends, war die Menge auf eine Amoklauf. Der Meister der Zeremonie forderte einen Einwohner von Kiryat Arba auf, sich an die Menge anzusprechen. Er begann damit, dass gerechter und heiliger Arzt Dr. Goldstein, der uns einen heiligen Dienst leistete und dabei martyriert wurde. Der Sprecher forderte das Publikum auf, um ihn zu trauern. Im Großen und Ganzen schwieg das Publikum. Einige applaudierten. Nur ein einzelner Individuum, der einen kleinen Bart und einen gestrickten Schädelkapp trug, stand auf und schrie, anderer Meinung, das war ein kaltblütiger Mord. Sofort wurde er physisch angegriffen. Viele in der Menge schrie, kicke den Ungläubigen aus der Halle. Die Gemüter beruhigten sich erst, als Ben David schließlich auf der Bühne erschien und anfing zu singen. Nach der Aufführung erinnerten sich einige Menschen daran, dass die Juden in Susa während des ursprünglichen Purims mehr Heiden getötet worden waren, 75.000. Sie argumentierten daher, dass dies der richtige Zeitpunkt war, um eine vergleichbare Anzahl von Heiden im Heiligen Land zu töten. Kein Wunder, dass Dav Halbertal, ein Mitglied der fast nicht stillgelegten Fraktion der NRP-Tauben, zu Golan sagte, diese Purim-Freude verkörpert den moralischen Zusammenbruch des religiösen Zionismus. Wenn der religiöse Zionismus momentan nicht die Seele sucht, Zweifel, wenn dies jemals eine andere Chance haben wird. Nachfolgende Entwicklungen zeigten, dass weder die religiösen Zionisten noch andere Fraktionen innerhalb der jüdischen Religionsgemeinschaft in irgendeiner Stimmung waren oder sind, um sich mit der Suche nach der Seelen zu beschäftigen. Im Gegenteil, die Wertschätzung von Goldstein und das Gefühl, dass Juden das Recht und die Pflicht haben, Heiden zu töten, die im Land Israel leben, wachsen. In seinem Artikel vom 23. März 1994 erörterte Nadav Schrakgai den Besuch einer Delegation aller israelischen Zweige der BNEI Akiva, der großen Jugendbewegung, die mit dem NRP an Kiryat Arba und Hebron verbunden war, der dann selektiv auf die arabischen Bewohner angewendet wurde. Der Zweck dieses Besuchs war es, jüdische Siedler zu ermutigen. Yossi Liebowitz, ein Siedlerführer aus Hebron, wie von Schrakgal beschrieben, fragte die Befriedigung in seinem Gesicht die Delegation. Haben Sie bereits das Grab des heiligen Rabbiner Dr. Goldstein besucht? Die Besucher lehnten den Vorschlag ab, sprachen jedoch die Anbeter des neuen Heiligen nicht ein Wort der Rüge aus. Sie mussten dann einer Flut von Missbrauch standhalten. Rabbi Shimon ben Zion, ein leitender Lehrer in der örtlichen Hester Yeshiva und damit ein Staatsangestellter, lieferte eine Laudatio von Goldstein und fügte hinzu, Gegenargumente, Gaby Baron berichtete im Yediot Ahot am 16. März 1994. Der stellvertretende Bildungsminister Mika Goldmann wurde gestern körperlich angegriffen, nachdem er bei einem Treffen der Bezirkslehrer in der Binyane Ha'uma in dieser Stadt eine einladende Rede gehalten hatte. Er schaffte es, verletzt zu werden. Seine Rede machte Dutzende religiöser Lehrer wütend, weil er über seinen Besuch in Kiryat Arba und über den Schock sprach, den er erlebte, als er feststellte, wie begeistert die religiösen Schulkinder am Massaker in der Höhle der Patriarchen waren. Ein virtueller Aufstand brach in der Halle aus, die von etwa 5000 Lehrern des Bezirks in Jerusalem besetzt war, sobald er darüber sprach. Dutzende religiöser Lehrer sprangen auf das Podium. Eine Lehrerin innen, die es geschafft hat, es das Podium zu erreichen, nahm einen Blumenpott aus dem Tisch des Sprechers auf. Sie war bereit, es auf ihn zu schleudern, als sie im letzten Moment schloss. Alle religiösen Lehrer versammelten sich vor dem Podium in Wut und verurteilten den stellvertretenden Minister als Faschist. Goldman bestand darauf, seine Rede fortzusetzen. Als er endete, musste er das Gebäude unter schwerer Wache verlassen, dank der die Verfolgungslehrer nicht in der Lage waren, ihn zu verletzen. Weder Bildungsminister Amnon Rubinstein noch Premierminister Rabin haben ein einziges Wort zur Verurteilung des Vorfalls geäußert. Am 5. April 1994 berichtete das israelische Radio, dass Rabbi Shimon ben Zion eine Broschüre unter den Siedlern von Kiryat Arba und Hebron verteilt hatte, die finanzielle Beiträge für ein Buch über Sen Baruch Goldstein beantragten. Am 6. April veröffentlichte Yediot Ahronot den Text. Das Buch bezieht sich auf Goldstein als Rabbiner Dr. Baruch Goldstein von seliger Memory, lass den Herrn sein Blut rächen. Der Gemeinderat von Kiryat Arba unterstützte die Ideen von Ben Zion. In seinem Artikel am 5. April 1994 berichtete Amnon Barzilai, dass zwei Tage zuvor die Führer von Gash Emunim, einschließlich Bürgermeister Benny Katzova, zwei Tage zuvor ein freundliches Gespräch mit Premierminister Rabin hatten, der sich bei ihnen für seine früheren Ausbrüche gegen sie entschuldigte und versprach, sie nie zu wiederholen. Die Ausbrüche waren ohnehin für den Verzehr der israelischen Tauben, Arafat und die westlichen Medien. Die beiden Seiten stimmten zu, in Zukunft eng zusammenzuarbeiten. Daher fand es verständlicherweise schlecht beraten, etwas über Rabbi Ben Zions Idee zu sagen. Ungefähr ein Jahr später erhielt die Gemeinde Kiryat Arba eine Genehmigung der Zivilverwaltung der besetzten Gebiete, um ein großes und üppiges Denkmal über Goldsteins Grab zu bauen, das zu einem Ort der Pilgerreise geworden ist. Tausende von Juden aus allen israelischen Städten und noch mehr aus den Vereinigten Staaten und Frankreich sind zu Kenntlis gekommen und für die Fürsprache heiliger Heiliger und Märtyrer gebetet, jetzt in einem besonderen Abschnitt des Paradieses nahe Gott und in der Lage, für sie verschiedene Vorteile zu erhalten, wie zum Beispiel Heilmittel für Krankheiten, aus denen sie erleiden oder sie männlichen Verfahren erteilen. Die Besucher haben Geld für Goldsteins Kameraden gespendet. Kein orthodoxer Rabbiner hat dies kritisiert. Die gut publizierte Verehrung des neuen Heiligen hat zunehmende Opposition von weltlichen Juden gebracht. Die Opposition der Palästinenser, insbesondere derjenigen, die in Hebron leben, gegen die Heldenverehrung von Goldstein und das Denkmal für diesen Massenmörder nicht im Rahmen dieses Buches, sondern sollten offensichtlich sein. Nach einer langen Kampagne im Pressing haben Knesset-Mitglieder im Mai 1998 eine Entfernung des Gebäudes für Massenermordungen und die Bestellung des Bestehens der vorhandenen Einsendungen und die Bestellung der Bestimmungen des vorhandenen Ersatzes verpflichtet. Die israelische Armee hätte das Denkmal unmittelbar nach Verabschiedung des Gesetzes im Knesset entfernt haben sollen. Stattdessen kündigten die Sprecher der Armee an, dass die Verhandlungen über das Goldstein-Denkmal mit Goldsteins Familie und lokalen Rabbinern lauften. Das Buch in Lob von Goldstein mit dem Titel Selige Denksemale wurde 1995 veröffentlicht und in vielen Ausgaben verkauft. Die meisten Leser stammten aus der religiösen Öffentlichkeit. Das Buch enthielt Lobreden aus Goldstein und Halachizé-Begründungen für das Recht jedes Juden, Nichtjuden zu töten. Rabbi Yitzhak Ginsburg H., der damalige Leiter des Kevar Yosef, Grab von Josef, Yeshiva, das sich am Stadtrand von Nablus befindet, schrieb ein Kapitel dieses Buches. Die Essenz von Rabbi Ginsburgs Ansichten wurde in Kapitel 4 und anderer solcher Ideologien vorgestellt, selbst wenn er vorsichtiger das Massaker von Goldstein erklärte, die beträchtliche Unterstützung von Goldstein und später seine Anhänger von religiösen Juden und die mehrdeutige Haltung der israelischen Regierungen zu dieser Straftat erhalten haben. Diese Menschen, insbesondere die Deutschen, die still waren und die Nazis Ideologie nicht verurteilten, bevor Hitler an die Macht kam, sind zumindest moralisch für die folgenden schrecklichen Konsequenzen schuldig. In ähnlicher Weise schweigen diejenigen, die den jüdischen Nationalsozialismus nicht verurteilen, wie die Ideologien von Goldstein und Ginzburg veranschaulicht, insbesondere wenn sie Juden sind, der schrecklichen Konsequenzen schuldig, die sich aufgrund ihres Schweigens noch entwickeln könnten.